Die Unterorganisationen des Südrüstungskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni beriefen am 12. Juli vor dem südkoreanischen Hauptgebäude der Regierung in Seoul eine gemeinsame Pressekonferenz ein und verlangten von der konservativen Regierung, sich für die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen zu entscheiden. Nach der Pressekonferenz überreichten die Vertreter dieser Organisationen der Regierung jeweils Petitionen an das Ministerium für Wiedervereinigung. An dem Tag hielten die Solo-Direktion des Südrüstungskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und die Solo-300-Mann-Friedensversammlung vor dem Hauptgebäude der Regierung in Seoul eine Pressekonferenz ab und sprachen sich entschieden für die Realisierung der gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland gegen Krieg und für Frieden aus.